zeigte sich, doch dann da sah ich dich. So ein Gefühl mit gar nichts zu vergleichen. Wusste nicht, wen du küsst, ob du alleine bist. Ich fragte mich, wie kann ich dich erreichen? Ich zähl bis drei. Ich winke dich herbei und frage, bist du noch frei? Hast du eine Nummer oder hast du ein Wort dabei? jeden Samstag Nacht in der Stadt. Und ich spüre meinen Herzschlag wieder rasen.

von mir in einer Stunde. Es war die Stunde null. Ich hatte meinen Tiefpunkt. Du nahmst mir vieles um. Auf einmal da war keiner mehr da und half mir auch nicht du. Jetzt liegst du halt einen anderen und mein Herz schaut traurig zu. Verlieben, verloren, weg. Yes. Ich geh tief in.